Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie jede Woche steht nun wieder Radio DARC in den Startlöchern, das spannende Technikmagazin für Funkamateure und DXer. In der kommenden Stunde werden die Technikfans sicher auf ihre Kosten kommen. Durch das Programm führt sie wie immer Cody Farren hier am Mikrofon und die heutige Sendung trägt die laufende Nummer 510. Heute geht es vor allem um den Weltraum. Anfang November fanden in Neubrandenburg die Tage der Raumfahrt statt mit vielen interessanten Expertenvorträgen. Auch die Funkamateure mischen da immer ganz kräftig mit. Sie bauen sogar eigene Satelliten. Wir waren bei dieser spannenden Veranstaltung mit dabei. Passend zur Reise in den Weltraum nun erstmal eine musikalische Reise. Und die geht in den tiefen Süden der USA, zum Mississippi. Hier ist Sheryl Crow mit einem tollen Country-Rock-Titel und der heißt, na klar, Mississippi. Poison, got no future, got no past. My heart's not with you. is light and it's free. I got nothing but affection for those who sail with me. Everybody's moving, they ain't already there. Everybody's gotta move somewhere. Well, stick with me, baby. Anyhow, things should start to get interesting right about now. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Amsat Oskar 7 feiert seinen 50. Jahrestag. Digitalrundspruch des DARC im 80-Meter-Band. Eifeler Radiotage erfreuten wieder die Fans der Analogtechnik und Ausbildungsinitiative in Ostwestfalen startet mit Lehrgangsreihe. Es wird häufig berichtet, dass die ältesten noch im Weltraum funktionierenden Satelliten die Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 seien. Diese Sonden wurden 1977 gestartet, doch sind sie tatsächlich die ältesten funktionsfähigen Raumfahrzeuge im Weltraum? Berücksichtigen wir auch die Satelliten in der Erdumlaufbahn, so ist der am 15. November 1974 gestartete Amsat Oskar 7 der älteste funktionierende Satellit, der jemals von Menschenhand erbaut wurde. Es ist ein Amateurfunksatellit, der Funkkontakte ermöglicht. In seiner ersten Betriebsphase hatte AO7 eine Lebensdauer von 6,5 Jahren. Ende 1980 begannen die Nickel-Cadmium-Batterien Anzeichen eines erhöhten Widerstands zu zeigen. Tatsächlich fielen sie dann im Juni 1981 aus, als eine dreiwöchige Phase begann, in der Satellit jeweils 20 Minuten im Erdschatten verweilte. AO7 blieb fast 21 Jahre lang inaktiv. Im Sommer 2002 erwachte AO7 jedoch plötzlich und überraschend wieder zum Leben. Wahrscheinlich durch Strahlungseinflüsse änderte sich der Zustand einer der Batterien, so dass die Solarzellen die Steuer- und Kommunikationseinheiten erneut mit Energie versorgen konnten. Der britische Funkamateur Pat Gawain, Golf 3, India Oscar Romeo, entdeckte am 21. Juni 2002 als erster die Telemetriebarke des als verstummt geglaubten Satelliten Whiskey 3 Papa Kilo, den ersten AMSAT-Präsidenten und Konstrukteur des VHF-HF-Transponders. Darauf begannen viele satellitenbegeisterte Funkamateure, die Signale von AO7 zu beobachten und das zweite Leben des Dornröschen-Satelliten nahm seinen Anfang. Rainer, Delta Foxtrot 2 November Uniform aus der Nähe von München, sendet unter dem Rufzeichen Delta Lima 0 Bravo Sierra seit November 2024 den Oberbayern-Rundspruch in Textform in digitaler Betriebsart. Die Aussendung erfolgt jeden Montagabend ab 21 Uhr Ortszeit im 80-Meter-Band. Zum erfolgreichen Mitlesen genügt ein auf 3590 kHz abgestimmter USB-fähiger Kurzwellenempfänger und ein kostenloses Soundkarten-Modem-Programm, zum Beispiel FL-Digi oder Multi-PSK. Der verwendete Digital-Mode ist MFSK 32, ein schneller und trotzdem erstaunlich robuster Text-Mode mit 500 Hz Bandbreite. Die Signalmitte liegt bei 3590,75 kHz. Nach einer kurzen Einleitung mit Stationsinfo und so weiter folgt ab etwa 21.05 MEZ der aktuelle Meldungsteil. Zu erfahren sind Amateurfunkthemen aus Bayern, Deutschland und darüber hinaus. Gegebenenfalls gibt es Hinweise zu Sondercalls. Zum Schluss folgt jeweils ein Auszug aus dem neuesten Deutschland-Rundspruch. Direkt nach dem Digital-Rundspruch, der meist rund 20 Minuten dauert, werden die Leser gebeten, on-air in MFSK 32 ihren Rapport zu geben oder alternativ im etwas langsameren MFSK 16. Hierbei werden auch QRP-Stationen mit 5 Watt oder weniger regelmäßig gehört. Wer sich zum Beispiel als Kurzwellenhörer nicht on-air melden kann oder will, kann eine E-Mail senden. Alle Infos dazu werden im Delta Lima 0 Bravo Sierra Digital Rundspruch genannt. Gesendet wird mit einer sehr hohen Sendeleistung von 500 Watt, was für die Versorgung ganz Europas gut ausreicht. Bestätigungen kamen auch schon aus Ungarn, Spanien, England, Dänemark und Finnland. Die Rundspruchmacher freuen sich über viele Nutzer dieses nach wie vor einmaligen Amateurfunkservices und auch Neuhörer sind jederzeit herzlich willkommen, mitzulesen und sich zu beteiligen. Daher nochmals der wöchentliche Termin. Delta Lima 0 Bravo Sierra sendet immer am Montagabend um 21 Uhr Ortszeit auf 3590 kHz USB im Digimode MFSK 32. Am Wochenende vom 8. bis 10. November fanden wieder die Eifeler Radiotage statt. Das Programm wurde aus dem Bunkerstudio im ehemaligen Ausweichsitz der nordrhein-westfälischen Landesregierung gesendet und stand dieses Mal unter dem Motto 75. Vor 75 Jahren, damit gemeint war das Jahr 1949. Ein wichtiges und geschichtsträchtiges Jahr. Aber auch das Jahr 1975 hatte einiges zu bieten. In den 3 Sendetagen gab es Rückblicke, Jubiläen und viel alte Musik. Die Eifeler Radiotage blickten zurück auf die goldenen Zeiten des Radios und beleuchteten die 75 aus verschiedenen Perspektiven, so heißt es auf der Webseite. Gesendet wurde auf 2 Kurzwellenfrequenzen, 3985 und 6005 kHz und 2 Livestreams ermöglichen während des gesamten Aktionswochenendes ein selten gewordenes Erlebnis analoger Radiotechnik. Das gesamte Programm wurde aus Plattenspielern und Tonbandgeräten bestritten, ohne Einsatz von Computern oder gar künstlich erzeugten Stimmen. Das vom Westdeutschen Rundfunk in den 1960er Jahren eingerichtete Studio im ehemaligen Ausweichsitz der Landesregierung NRW in Kall in der Eifel sollte im Kriegs- oder Katastrophenfall dazu dienen, die Bevölkerung aus dem Bunker heraus mit Radioprogrammen zu versorgen. Ein Weitblick, den man heute angesichts der vielen politischen und umwelttechnischen Krisen leider vermisst. Das Studio im atomsicheren Bunker wird ab und zu wieder von Radiofans belebt, zuletzt im Mai 2023. Die rund 60 Jahre alte Röhrentechnik ist noch immer voll funktionsfähig und wird von einem Verein ehrenamtlich in Schuss gehalten. Somit ist der Bunker mit ca. 100 Räumen auch ein Monument deutscher Ingenieursleistung. Informationen zur Dokumentationsstätte sind auf der Homepage des Ausweichsitzes NRW zu finden unter www.ausweichsitz-nrw.de. 33 Anmeldungen lagen in Ostwestfalen für den ersten Präsenzlehrgang nach der Ausbildungsreform und den neuen Lizenzbestimmungen vor, die im Juni in Kraft traten. Unter der Leitung von Werner Vollmer, Delta Foxtrot 8 X-Ray Oscar, wurden mit 8 weiteren Ausbildern neue Ausbildungsunterlagen, die Einsteigerlizenz Klasse N, erarbeitet. Praxisorientierte Beamer-Foliensätze für Vorschriften, Betrieb und Technik sowie für eine Einführungsveranstaltung und die praktische Ausbildung stehen nun zur Verfügung. Am ersten Abend konnten die Teilnehmer einen kostengünstigen, gedruckten Fragenkatalog für entweder Klasse N, E oder A bestellen, der dank eines Online-Copyshops bereits am zweiten Abend verteilt werden konnte. Auch hatten schon 15 schnell entschlossene Teilnehmer ihre Prüfungsanmeldungen für die Bundesnetzagentur fertig ausgefüllt. In diesem Ausbildungskurs werden neuerdings auch Multiplikatoren für weitere Ausbildungen in benachbarten Ortsverbänden ausgebildet. So können Ausbilder auf unsere Unterlagen sowie langjährige organisatorische Erfahrung in der Ausbildung zurückgreifen. Die Ausbildung für die Klasse N wird nach 7 Abendveranstaltungen beendet sein. Die ersten Lizenzprüfungen sind für Januar geplant. Ein Folgelehrgang des DARC-Ortsverbandes Flotow startete bereits im Februar 2025 in der Kulturwerkstatt in Flotow an der Weser. Gern steht das Ausbildungsreferat des Ortsverbandes Herford für weitere Informationen zur Verfügung. Der E-Mail-Kontakt lautet DeltaFox.8 X-Ray Oscar at darc.de. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Und nun wieder ein echter Super-Oldie aus den goldenen Zeiten des Radios. Und wir sind uns ganz sicher, den haben Sie bestimmt schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. Der Titel Hey Joe gehört zu den absoluten Rock-Standards. Der US-amerikanische Folksong wurde vor allem durch eine Version von Jimi Hendrix anno 1965 bekannt. Es ist umstritten, wem das Original zuzuschreiben ist, aber es gibt zahlreiche Versionen davon, so von den Byrds, den Standells und von Shadows of Night. Ja, und eine wirklich seltene und echt gute haben wir nun auf unserem uralten Plattenspieler aufliegen. Sie ist aus dem Jahr 1970 und stammt von der britischen Gruppe Colosseum mit richtig gutem alten Röhrensound. That gun in your hand. Hey, hey, Joe, I wanna know where you're going with that gun in your hand. I'm going downtown and shoot my old lady, 'cause I caught her messing around with another man. Oh, yes, I did. Shoot my old lady, I caught her messing around with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down, shot her down to the ground. Hey Joe, you caught her messing around downtown. Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recording. SM Radio Dessau feiert seinen 8. Geburtstag und ihr seid eingeladen. Schaltet ein am 24. November 2024 die Kurzwelle auf 6095 kHz. SM Radio Dessau sendet mit 100 kW über den Sender Nauen von 12 bis 14 Uhr nach Weltzeit. Euch erwartet ein buntes Überraschungsprogramm sowie zahlreiche Interviews. Also schaltet ein am 24. November von 12 bis 14 Uhr nach Weltzeit auf 6095 kHz. Alles nochmal nachzulesen unter www.smradio-dessau.de. You would listen to the music on the AM radio. Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Immer am 1. Dezember-Wochenende treffen sich diverse Raumfahrtexperten und Interessierte aus dem In- und Ausland zu den Tagen der Raumfahrt an der Mecklenburgischen Seenplatte. So auch wieder in diesem Jahr. Die Veranstaltung in Neubrandenburg hat bereits eine lange Tradition und wurde schon zu DDR-Zeiten ins Leben gerufen. Die Funkamateure und die Raumfahrt sind seit vielen Jahren enge Partner. In beiden Bereichen sind vor allem junge Menschen gefragt, die Interesse an den sogenannten MINT-Fächern haben, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Für diese bieten sich eine Fülle spannender und vor allem sehr gut bezahlter Jobs. Ulrich Fenner, Delta Lima 2, Echo Papa, war für uns vor Ort und führt ein Gespräch mit einer jungen Besucherin. Hier ist Delta Lima 2, Echo Papa. Ich befinde mich in Neubrandenburg beim Tage der Raumfahrt und habe eine nette Gesprächspartnerin, die sich gerne einmal selber vorstellt. Ich bin Cosma Heckel, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Leipzig. Du bist eine junge Frau und du interessierst dich für Technik. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, indem ich glücklicherweise in einen Verein sozusagen geboren wurde, in den International Space Education Institute Verein, der sich in Leipzig befindet. Und dieser Verein fördert naturwissenschaftlich oder raumfahrtwissenschaftlich interessierte junge Leute. Und genau das bin ich, vor allem auch sehr technikinteressiert. Und deswegen bin ich auf diese Bahn gekommen. Das heißt, die Technik ist eine Sache, die dich etwas mehr interessiert als Nagellack und anderes. Naja, Nagellack ist ja auch eine Technik. Aber wenn man vom Groben ausgeht, Technik ist sehr interessant. Ich interessiere mich sehr dafür und ich finde auch die Handfertigkeit, die man haben muss, um Technik zu machen, um Technik zu erfinden, noch Technik zu bauen, wirklich spannend. Und ich mag es selbst zu basteln, ich mag es selbst, Dinge zu erfinden, beziehungsweise zu bauen, zu konstruieren und dann auch sehen, was aus meiner Idee wird und das Ganze in der Hand zu halten. Wie kommst du darauf, etwas in irgendeiner Richtung zu entwickeln? Was motiviert dich für die Richtung? Also erstmal muss man eine Grundlage haben. Was brauche ich denn? Wieso brauche ich das? Wie zum Beispiel, ich bin in einem Team, was Moon Rover baut, um in einem Wettbewerb teilzunehmen in den USA. Und dieser Rover wird jedes Jahr weiterentwickelt. Und das bedeutet, es gibt neue Anforderungen, es gibt neue Hindernisse, die man überfahren muss, es gibt neue Aufgaben. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, wie schaffe ich das? Was kann ich mir einfallen lassen? Am besten so einfach wie möglich halten, um diese Aufgabe oder diese Challenge zu meistern. Und da muss man eigentlich seiner Kreativität freien Lauf lassen, um dann auf Ideen zu kommen, die man simpel umsetzen kann und die am besten auch kostensparend sind. Ihr seid ja in einem Team, denke ich mal, tätig. Werden diese Ideen besprochen? Welche Idee setzt man um? Oder habt ihr Ideen, wie kann man was besser umsetzen und so weiter? Oder macht da jeder was für sich selber? Natürlich funktioniert ein Team nur, wenn man Teamwork betreibt, also zusammenarbeitet. Und wenn wir Ideen haben oder das Ziel haben, etwas Neues zu konstruieren, dann brainstormen wir erstmal. Das bedeutet, wir setzen uns zusammen und hauen einfach alle Ideen raus, die wir gerade im Kopf haben. Das heißt, du musst aber dann auch handwerkliche Fähigkeiten mitbringen. Ja, natürlich. Und aber auch für die, die das noch nicht haben, die können es lernen. Also ist es meistens so aufgebaut, dass es jemand hat Wissen und kann es den anderen vermitteln. Dafür haben die anderen, die das Wissen aber nicht haben, in einem anderen Bereich Wissen und können das übermitteln. Und so kann man, sag ich mal, sich austauschen und intelligenter werden innerhalb der Gruppe, indem man sich weiter austauscht oder wenn man etwas nicht weiß, fragt, Leute fragt, die es wissen, wie man es macht. Habt ihr auch da Zugang zu Informationsquellen wie Büchern, Büchereien und so weiter und so fort? Oder kommt das Wissen aus dem Wissen, was bereits bei euch im Kopf drin ist? Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich das Wissen, was wir noch nicht haben, wenn wir zum Beispiel eine Aufgabe bekommen, die müssen wir uns natürlich erstmal beschaffen. Einerseits zum Beispiel durch Internetquellen, andererseits durch Kontakte, wenn wir wissen, die Person ist sehr bewandert in diesem Gebiet. Aber direkt in Bücher reingeschaut haben wir noch nicht. Wir haben versucht, meistens den menschlichen Kontakt vorzuziehen, weil man dann auch gleich Fragen stellen kann. Man kann nämlich jetzt schlecht spontan in einem Buch Fragen stellen. Man muss natürlich erstmal durchlesen. Wie geht denn das in den nächsten Jahren weiter mit dir? Bist du jetzt in der Spur, wo du sagst, du pass mal auf, ich würde auch ganz gerne mal in eine Rakete einsteigen und mal in den Weltraum reinfliegen? Ich glaube, das würde ich jeden Moment gerne. Mit mir geht es in den nächsten Jahren so weiter, dass ich jetzt momentan eine duale Berufsausbildung mit Abitur mache. Das ist relativ neu, das gab es schon mal in der DDR. Mittlerweile gibt es das wieder, vor allem in Sachsen. Und das bedeutet, ich habe bis zur 13. Klasse Gymnasialunterricht und mache in der 13. Klasse mein Abitur, aber nebenbei immer im Tandem meine Berufsausbildung. Und zwar mache ich die Berufsausbildung zur Industriemechanikerin. Ich bin jetzt in der 12. Klasse, ich werde nächstes Jahr mein Abitur machen und ein halbes Jahr nach dem Abitur habe ich auch meinen Berufsabschluss in der Hand. Und danach möchte ich erstmal ein Jahr reisen. Wir haben durch den Verein viele Kontakte und weltweit. Und deswegen möchte ich diese jungen Jahre noch dafür verwenden, viel rumzukommen, mehr Erkenntnisse zu schließen. Das bedeutet nicht, dass ich danach nicht mehr reisen möchte, aber ich denke, die Zeit kann ich dafür nutzen. Und anschließend weiß ich dann höchstwahrscheinlich genau, was ich machen möchte. Was ich in 2, 3, 4 Jahren mache, das möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen, sondern das entscheidet sich dann. Das heißt, du sammelst jetzt Eindrücke, um dann festzulegen in 3, 4 Jahren. Du, das hat mich am meisten begeistert, da kann ich mich gut einbringen und so weiter. Das ist so ein bisschen der Weg, den man da sieht. Als junge Frau ist das recht ungewöhnlich, denn die machen normalerweise was anderes, nicht? Nach dem Motto, oh ja, ich gehe in die Disco, lerne ich den Typen kennen und dann bin ich 20 und dann machen wir Hochzeit und dann tralala. Das ist bei dir anscheinend ganz anders. Ja, und ich schätze auch, das liegt am Umfeld. Es gibt ein sehr gutes Sprichwort, das bedeutet, man ist immer die 5 Leute, die einem am meisten umgeben. Und wenn man sich das richtige Umfeld sucht, dann wird man auch die Person, die man sein möchte. Ich finde auch, es ist wichtig, ein Ziel zu haben und auch Ansprüche zu haben, erstens an sich und auch an die anderen Leute, die einen umgeben. Denn nur so kommt man weiter. Und wenn man sich mit Leuten umgibt, nicht hinter den Horizont schauen wollen, sondern in der Schale bleiben oder in dem See, in dem sie jetzt sind, dann macht das nicht sehr viel Sinn, man kommt selbst nicht weiter. Und ja, ich denke, damit kann ich die Frage recht gut beantworten. Was ich noch dazu sagen wollte ist, man ist nicht von Geburt an, sag ich mal, faul geboren oder man ist nicht von Geburt an nicht leistungsorientiert. Ich denke, man muss den Gedankenschluss haben, dass es einen viel weiterbringt, wenn man seine Zeit besser investiert bzw. in die Zukunft investiert. Das ist jetzt kein Argument gegen die Leute, die auch mal, sag ich mal, feiern gehen, die auch mal einen Abend Ruhe haben oder ähnliches. Aber ich denke, das Ganze sollte in einem guten Gleichgewicht sein. Und vor allem auch für alle jungen Frauen dort draußen, lasst euch nicht von anderen Menschen sagen, was ihr könnt oder was ihr nicht könnt. Denn die einzige Person, die bestimmt, was ihr könnt und nicht könnt, das seid ihr. Ich fand das ein interessantes Schlusswort von dir. Und ich bedanke mich hiermit ganz herzlich für dieses gegebene Interview. Vielen Dank, Cosma. Dankeschön. Leipzig fahren mit Ralf und Jesko vorn am Glas. Wir sind weiter, weiter als die NASA. Mit unserer Crew, da geht's nur höher. Dreh den Kompass, Cosma lenkt den Kurs. Neue Motoren fliegen uns wie ein Schuss über die Welt. Wir teilen unsere Träume, ob New York, Paris, wir sind nie alleine. Hey, hey, Moon Buggy, auf geht's zum Sternenhimmel. Hey, wir fliegen weit, kein Ziel zu kühl, so wunderschön. Hey, die Jugend der Welt, wir sind vereint. Hey, zusammen stark, wir geben niemals auf. Neonlichter zeigen uns den Weg. Straßenhell beleuchtet, kein Fleck zu spät. Räder drehen sich, kein Halt in Sicht. Leipzigs Energie wie Ampellicht. Überall vereint durch diesen Takt. Neue Freundschaften werden gemacht. Von Tokio bis runter nach Kapstadt. Unsere Hymne kennt keine Gitter. So wunderschön. Hey, die Jugend der Welt, wir sind vereint. Hey, zusammen stark, wir geben niemals auf. Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth. erste digitale Armbanduhr habe ich mir seinerzeit im Supermarkt ausgesucht, ich glaube für 15 oder 25 Mark. Da war dann so ein Stapel mit 100 Uhren und ich habe mir die rausgesucht, die am passendsten ging. Was dann eine ganz gute Wahl war, die ging dann tatsächlich auch nur ziemlich genau. Ist eine ganz normale Quarzuhr gewesen, die läuft dann natürlich in einem Monat schon mal ein bisschen falsch. Für die damalige Zeit war das aber natürlich viel genauer als jede mechanische Uhr. Will man es genauer, dann nimmt man eine Funkuhr und diese Funkuhren werden von Atomuhren gesteuert. Heutige Atomuhren beruhen auf Oszillatoren aus Cäsium, die bei Anregung durch Mikrowellenstrahlung mit sehr stabilen Frequenzen schwingen. Die NIST-F2-Uhr des National Institute of Standard and Technology des US-Handelsministeriums beispielsweise würde in 300 Millionen Jahren weder eine Sekunde vor- noch nachgehen. In unserer Lebenszeit werden wir da also nicht die geringste Abweichung feststellen können. Doch es geht noch genauer. Auch wenn die jetzt schon Atomuhren heißen und auch das Cäsium irgendwie nach Atomkern und radioaktiv klingen mag, benutzen die jetzigen Atomuhren Schwingungen der Elektronen in der Elektronenhülle. Doch jetzt wollen Wissenschaftler tatsächlich Schwingungen im Atomkern nutzen und am europäischen Röntgenlaser XFEL haben die Forscher mit dem Element Scandium einen vielversprechenden Kandidaten gefunden. Scandium ist als hochreine Metallfolie oder als Scandiumdioxidverbindung verfügbar. Die Atomresonanzen des Elements sind viel ausgeprägter als die von Elektronen in der Atomhülle. Allerdings ist es viel schwieriger, sie zum Schwingen zu bringen und deswegen sind diese Untersuchungen auch an dem Röntgenlaser, es wird nämlich Röntgenstrahlung mit einer Energie von 12,4 Kiloelektronenvolt benötigt, also in etwa dem 10.000-fachen der Energie von sichtbarem Licht. Das ist deutlich komplizierter und schwieriger zu erzeugen als die Mikrowellenstrahlung, die man für normale Atomuhren braucht. Doch es ergibt sich eine Resonanzbreite von nur 1,4 Femtoelektronenvolt, also 10 hoch minus 15. Ralf Röhlsberger, Teil des Forscherteams am Deutschen Elektronensynchrotron, sagt, die mögliche Genauigkeit einer solchen Atomuhr mit Scandium entspreche einer Sekunde in 300 Milliarden, nicht Millionen Jahren. Also nochmal der Faktor 1000 genauer. Nun ja, das heutige Universum ist erst 15 Milliarden Jahre alt. Wie alt das Universum werden kann, wissen wir nicht. Dass diese Uhr dann eine Sekunde nachgeht, werden wir nicht mehr erleben. Und auch die Uhr nicht. Und das ändert auch nichts daran, dass ich nun mit dem Beitrag aufhören muss, denn ich muss zum Zug. Auch wenn der leider nicht auf die Sekunde genau fährt. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Dima 2, Mike Charlie Delta. Where the day flows, Atomuhren stoßen in ihrer Genauigkeit an die Grenze der Quantenphysik. Da schlägt die Heisenbergsche Unschärferelation zu, die die genaue Bestimmung mehrerer Parameter in kleinen Maßstäben erschwert. Man kann also nicht gleichzeitig genau den Ort eines Elektrons und dessen Geschwindigkeit feststellen, wenn es um einen Atomkern kreist. Es ist schlichtweg so, in dem Moment, wo man misst, verändert man auch das Ergebnis, weil die Messung eine Rückwirkung hat auf die ganze Geschichte und das Elektron sich dann plötzlich anders bewegt. Die einzigste Methode, das zu verhindern, ist, dass man möglichst wenig misst, dass man nicht versucht, das Elektron kontinuierlich zu beobachten, sondern nur ab und zu nachzuschauen. Das erinnert dann an diese Geschichte von Schrödingers Katze, die in einer Kiste ist und erst wenn man die Kiste aufmacht, weiß man, ob die Katze noch lebt oder tot ist. Also gerade dadurch, dass man praktisch seltener auf die Uhr schaut, wird die Uhrzeit hier genauer. Das hat ein Team um Alec Chow vom Chila Institute der University of Colorado und des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology nun erforscht und auf diese Art eine genauere Atomuhr konstruiert. Als zweites Phänomen, das auch aus der Quantenwelt stammt, hat man hier auch mehrere Atome in Quantengittern verschränkt. Dadurch, dass man mehrere Atome verschränkt, wird das Ganze größer und wenn das größer wird, dann wird wieder dieses Problem der genauen Beobachtung geringer. Dann darf man sozusagen genauer hinschauen, ohne dass sich das Ergebnis zu sehr verändert. Also wenn Sie die Uhrzeit wirklich genau wissen wollen, dann schauen Sie am besten nur jede Stunde einmal auf die Uhr, dann zeigt die viel genauer an. Nein, im makroskopischen Maßstab ist das nicht so, aber in der Welt der Atome funktioniert das tatsächlich so. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station. Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Hallo, liebe DX-Freunde und Funkamateure. Der Mensch taktet seit Jahrtausenden sein Zeitgerüst in Sekunden, Minuten, Stunden, Jahren und das Jahr Null, rechnerisch das Geburtsjahr von Jesus Christus, stellt heute für die gesamte Welt den Bezugspunkt des Kalenders dar. Zeit. Was ist das eigentlich? Eine banale Frage, wie man meint. Zeit ist einfach, was die Uhr anzeigt, was der Kalender anzeigt. Doch ganz so einfach ist es leider nicht. Das ist viel komplexer und daher habe ich mir gedacht, anlässlich des Jahreswechsels mal ein paar Gedanken zur Zeitmessung und vor allem zur Zeitübertragung zu verlieren. Die Zeit bestimmt nicht nur den Rhythmus unseres kompletten Lebens, sie ist auch für die Technik extrem wichtig. Kaum eine technische Anwendung funktioniert heute noch ohne Zeitsynchronisation. Ich denke hier an die Systemzeit im Computer oder auch an die Taktung von digitalen Betriebsarten im Amateurfunk. Sie alle benötigen die genaue Zeit, doch wie kommt die zu uns und wer macht sie eigentlich? Prinzipiell ist Zeit erstmal eine sehr willkürliche Größe und sie ist gesetzlich definiert, wie alle anderen SI-Einheiten auch. Es gibt hierzu sogar ein eigenes Zeitgesetz und in Deutschland ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermächtigt, die Zeitzählung festzulegen und auch Abweichungen hiervon, wie beispielsweise das Vorstellen der Uhren während der Sommermonate. Als gesetzliche Zeit bezeichnet man die Rechtsetzung vorgeschriebener Zeitskalen der Uhren im täglichen Leben. Es gibt aber auch andere Zeitskalen, zum Beispiel solche, wie in der Wissenschaft verwendet werden. Im internationalen Geschäftsverkehr, in der Seefahrt, in der Luft- und Raumfahrt und auch im Amateurfunk wird weltweit die UTC-Zeit verwendet, damit man bei seinen Angaben unabhängig von den 24 weltweiten Zeitzonen ist, die sonst zur Verwirrung führen. Die Einführung von für größere Gebiete geltenden Zeitskalen geht ungefähr auf das Jahr 1850 zurück, als primär wegen des Ausbau des Eisenbahnnetzes die bis dahin üblichen Ortszeiten durch eine gemeinsame zentral erfasste und verbreitete Zonenzeit ersetzt werden mussten. Das amtliche Eich- und Vermessungswesen der Staaten wurde damals zusätzlich zu der Kontrolle von Maßen und Gewichten auch für die Zeitmessung zuständig. In Deutschland ist hierzu die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig ermächtigt. Sie muss im Auftrag der Bundesregierung die amtliche Zeit feststellen und auch verbreiten. Das ist eine ganz entscheidende Sache, denn die exakte Zeitmessung ist die Hälfte der Miete. Die andere ist ihre Verbreitung in die Öffentlichkeit. So gab es interessanterweise bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein System, die mechanischen Uhren der Bahnhöfe mittels elektrisch übertragener Stellimpulse zu synchronisieren. Die Genauigkeit lag immerhin schon bei einer Zehntelsekunde, was für Bahnfahrpläne eigentlich ausreichen sollte. Auch gab es damals bereits telefonische Zeitansagen und Zeitzeichen, mit denen man zum Beispiel Kirchturmuhren im ganzen Land sekundengenau stellen konnte. Übrigens wird eine der bekanntesten Uhren der Welt immer noch per Hand synchronisiert, und das ist der Big Ben im Westminster Palace in London. Seine hochpräzise mechanische Uhr stammt aus dem Jahr 1859, läuft seitdem nahezu ununterbrochen und hat eine Gangabweichung von weniger als 0,2 Sekunden täglich. Sie wird täglich von einem Angestellten mit dem telefonischen Zeitzeichen verglichen. Bemerkenswert ist natürlich an dieser Stelle, dass speziell das Funkmedium schon sehr früh für die Übermittlung von Zeitsignalen diskutiert wurde. Wissen Sie, wann? Sie werden es nicht glauben, es war kein geringerer als Marconi, der Erfinder der drahtlosen Telegraphie. Dieser hatte bereits um das Jahr 1901 die Idee, Funksignale zur Zeitsynchronisation zu nutzen. Das war noch lange, bevor kommerzielle Funktelegraphie oder gar Rundfunk wirklich ein Thema wurden. Warum? Es bot sich geradezu an, die für alle Menschen so wichtige Zeit über den Äther zu übermitteln und so in Lichtgeschwindigkeit zu verbreiten. Auch für die Schifffahrt war die Funkverbreitung von Zeitzeichen äußerst wertvoll. Sie konnten damit ihre Chronometer zur Längenbestimmung eichen. Schon im Jahr 1904 wurden deshalb die ersten Zeitsignale für die Schifffahrt aus dem United States Naval Observatory in Washington D.C. übertragen. Ab dem Jahr 1910 wurden Zeitzeichen auch in Europa gefunkt. Das französische Bureau de Longitude strahlte zweimal am Tag entsprechende Zeitsignale über den Eiffelturm in Paris ab. Die Referenzuhr hierzu befand sich in dem nahegelegenen Pariser Observatorium und die Wellenlänge der Übertragung lag bei 2000 Metern. Aufgrund dieser langen Frequenz konnten die Zeichen über mehrere tausend Kilometer hinweg empfangen werden in ganz Europa. So ist aus dieser Zeit bekannt, dass ein Uhrmacher im 1000 Kilometer entfernten Dänemark vor dem Ersten Weltkrieg die Zeitzeichen aus Paris empfing, um seine Uhren zu stellen. Mit einem selbstgebauten Empfänger. Das war sozusagen die erste Funkuhr. Demselben Zweck dienten auch die Zeitsignale von Norddeich Radio, die ebenfalls ab 10 von einer Sendeanlage in der Nähe von Emden abgestrahlt wurden, bis zu deren traurigen Ende im Jahr 1997. Hierfür wurde der sogenannte Norddeicher Geber, der erste Signalgeber Deutschlands, der nach den Zeitbestimmungen des Marineobservatoriums Wilhelmshaven ausgelöst wurde. Er wurde bis zum Jahr 1936 als Vorsignalgeber der Seewarte verwendet. Wer ihn heute mal anschauen möchte, dem sei ein Besuch im Deutschen Museum in München empfohlen. Dort ist er in der Funkabteilung ausgestellt. Generell ist heute die Verbreitung der Zeit ohne elektronische Medien nicht mehr denkbar. Eine der wichtigsten Verbreitungsformen des amtlichen Zeitsignals ist heute das Internet. Dieser Zeitserver heißt NTP und stammt ebenfalls von der Bundesanstalt in Braunschweig und ihn nutzen alle modernen Computer und auch Handys zur Einstellung der Systemzeit. Ohne NTP-Server wäre es nicht möglich, Computer für digitale Betriebsarten zu synchronisieren und auch DAB, DVB-T und ähnliche Medienverbreitungsformen würden nicht funktionieren. Seit den 2000er Jahren ist auch das weltweite GPS-Satellitensystem zur allgemein üblichen Zeitverteilung im Einsatz. Hier kann man sich mit einem GPS-Frequenznormal nicht nur die exakte Uhrzeit anzeigen lassen, sondern auch hochgenaue Referenzfrequenzen zur Steuerung von Oszillatoren erzeugen. Auch das Sendesignal, welches Sie gerade empfangen, wird mit dem GPS-Frequenznormal synchronisiert. Ja, so ist das mit der Zeit. Und auch musikalisch gibt es den Zeitsong schlechthin. Wissen Sie, was ich meine? Es ist ein echter Klassiker. Es ist der Time Warp aus der Rocky Horror Picture Show. Dieser Musicalfilm scheint als einer der wenigen echt zeitlos zu sein. Seit seinem Erscheinen im Jahr 1975 begeisterte es Millionen und erlangte schon vor Jahrzehnten Kultstatus. Also, rocken wir nun die Kurzwelle mit dem Time Warp. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. It's just a jump to the left. Put your hands on your hips. With voyeuristic intention, well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're faced out on sensation, like you're under sedation. Let's do the on your hip. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Unser heutiger Bericht über die Tage der Raumfahrt in Neubrandenburg zeigt, dass Raumfahrt und Amateurfunk eng zusammengehören. Immerhin haben die Funkamateure in den vergangenen 50 Jahren mehr als 100 eigene Satelliten gebaut. Aber auch die klassische Kurzwelle ist noch immer der Dreh- und Angelpunkt vieler Amateurfunkaktivitäten. Und hier müssen wir über das aktuelle Funkwetter Bescheid wissen. Und das kommt nun, wie immer, von Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey, vom HF-Referat des DARC, unserem Spezialisten für solche Sachen. Christian, was kannst du uns berichten? Nun, Conny, die derzeitige Hochphase der Sonnenaktivität endete dann doch schneller als erwartet. Am Donnerstag rutschte der solare Flux unter 150 Einheiten, so weit unten war er zuletzt im April. Das hatte vor allem eine Ursache. Mehrere aktive Regionen verabschiedeten sich Richtung Sonnenrückseite und es kamen keine neuen nach. Am Ende blieb nur noch eine aktive Region mit signifikantem Flarepotenzial übrig und die kann allein den solaren Flux nicht hochhalten. Das sind aber ganz übliche Schwankungen. Wenn man sich die Kurve des solaren Flux über die letzten Monate anschaut, dann erkennt man ein stetiges Auf und Ab, dessen Untergrenze eben bei diesen 150 solaren Fluxeinheiten liegt. Nach oben hin reichte es schon zweimal über 300 Einheiten hinaus. Entsprechend schwankt die Menge an extremer Ultraviolettstrahlung, die die Erde erreicht und für die Ionisation sorgt, die die Kurzwellenausbreitung antreibt. Doch die Ionosphäre puffert so etwas erstmal weg. Es ist also keineswegs so, dass die Öffnungszeiten der oberen Bänder oder die höchste nutzbare Frequenz unmittelbar reagieren. Auch das konnte man letzte Woche schön beobachten, denn diese höchste nutzbare Frequenz am Mittag lag stabil über 40 MHz, sofern nicht störende Einflüsse wie etwa ein recht unruhiges Erdmagnetfeld daran rüttelten. Das passierte am Sonntagabend, wo doch noch eine Plasmawolke ihren Weg zur Erde fand und einen Magnetsturm mit einem K-Index von 6 auslöste. Der dauerte mit etwa 3 Stunden aber erstaunlich kurz. An diesem Abend lief es auf den unteren Bändern trotzdem nicht gut, am nächsten Tag war aber nichts mehr davon zu spüren. Die restliche Woche war das Erdmagnetfeld wieder recht ruhig. Eine Muff über 40 MHz bedeutet natürlich, dass alle oberen Kurzwellenbänder wieder öffneten und auch vom 6 Meter Band wurde wieder F2-Ausbreitung gemeldet. Auf 10 Meter begann der Betrieb mit Sonnenaufgang und setzte sich bis etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang fort. 14 MHz schloss zwischen 20 und 21 Uhr. Nachts geht es zunehmend weiter runter. In der zweiten Nachthälfte wird es zeitweise auch für das 30 Meter Band inzwischen schwierig. In den nächsten Tagen bleibt die Sonnenaktivität auf diesem niedrigeren Niveau. Anfang der Woche werden dann neue aktive Regionen erwartet und dann sollte ein neuer Aufwärtstrend starten, wenngleich zunächst eher verhalten. Das Erdmagnetfeld steckt über das Wochenende in einem Sonnenwindstrom, der von 2 koronalen Löchern ausgeht. Etwas Unruhe ist daher zu erwarten. Aber solange die eben erwähnte einzige wirklich aktive Region nicht noch deutlich aufrüstet, sieht es ansonsten nach einem tendenziell ruhigen Erdmagnetfeld aus. Tagsüber öffnen alle Bänder, 10 Meter wiederum den ganzen Tag. Mit F2-Ausbreitung auf 6 Meter wird es allerdings erstmal deutlich schwieriger werden. Dafür lohnt sich ein Blick auf VHF und höher. Herbstzeit ist Tropozeit und in diesem November waren die troposphärischen Überreichweiten bisher deutlich besser als in den letzten Jahren. Good DX. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC-EV. Auf Wiederhören. Moin, tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.